Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete die taktische Übung für den Flussüberquerungsangriff des verstärkten Panzerinfanterieregiments in der Wintersaison. Die taktische Übung für den Flussüberquerungsangriff des verstärkten Panzerinfanterieregiments in der Wintersaison hat es zum Ziel, die gemeinsame Operation und die Kampfhandlungsmethode dafür zu meistern, durch die rasche Flussüberquerung und den Verfolgungskampf der Panzer und der gepanzerten Infanterietruppen die alles zur Abwehr übergegangenen Feinde mit Unterstützung von Fliegereinheiten zu vernichten. Dadurch die Realisierbarkeit des Operationskampfplans zu bestätigen und die Kampfbereitschaft weiter zu vervollständigen. Nachdem der oberste Befehlshaber Kim Jong-un an der Beobachtungsstelle vom Kommandeur des 1. Panzerinfanterieregiments der 105. Seuler Panzergardedivision Ryugyong-su über sein Vorhaben hörte, gab er den Befehl zum Beginn der Übung. Nach der Erkundung durch Pioniere überquerten die Soldaten der koreanischen Volksarmee blitzschnell den zugefrorenen Fluss, überfielen und eroberten ganz rasch die bedeutenden Höhen jenseits des Flusses und drangen sofort in die Tiefe ein. Und die Feuerangriffsmittel des Regiments griffen die Stützpunkte der Feinde an. Dann erschienen die bewaffneten Hubschrauber, die vom Regiment um die Unterstützung der Feuerkräfte gebeten wurden, im Luftraum ihres Ziels und unternahmen einen unbarmherzigen Luftangriff. Die Detonationen von Bomben, wobei für die Flussüberquerung der Panzer im Wasser und der Schützenpanzerwagen auf dem Wasser und den Bau der schwebenden Brücke das Eis beseitigt wurde, erschütterten den Himmel und die Erde. Auf dem Überquerungsplatz herrschte ein reger Betrieb und die Panzer- und Schützenpanzerwagen, die im und auf dem Wasser und über die schwimmenden Brücke den Fluss überquerten, zerstörten durch einen stürmischen Angriff die feindliche Verteidigungslinie und verfolgten die flüchtenden Feinde. Er freute sich darüber, dass die Übung erfolgreich stattfand und sagte dabei lobend, dass die 105. Seuler Panzergardedivision Ryugyong-su, die als die stärkste Truppe der koreanischen Volksarmee wohl bekannt sei, sei wirklich hervorragend. Er fuhr fort. Im Einklang mit den natürlich geografischen und meteorologisch-klimatischen Besonderheiten Koreas soll die Volksarmee öfters die Übungen, die wie heute an eine wirkliche Schlacht erinnern, ungeachtet der Jahreszeiten und Wetterbedingungen intensiv durchführen und dadurch die Taktiken ständig vervollkommnen und reiche Kampferfahrungen sammeln. Man soll alle Panzer und gepanzerten Truppen der Volksarmee weiterentwickeln, damit sie jede Operations- und Kampfmission selbstständig und initiativ erfüllen können. So sollen sie die Berge, Sümpfe und Flüsse in ihren Angriffsoperationsgebieten in Südkorea blitzschnell überwinden und die US-Imperialisten und die südkoreanischen Marionetten mit einem Schlag vernichten. Weiter gab er wertvolle Hinweise, die als Richtschnur für die Vervollkommnung der Kampfbereitschaft der Volksarmee gelten. Zum Schluss hob Kim Jong-un hervor, die Angehörigen der Volksarmee sollen sich immer bewusst sein, dass ihre Übungen zum Paradeplatz für die Wiedervereinigung des Vaterlandes führen und dass die Verstärkung der Armee die Voraussetzung für den siegreichen Fortschritt der koreanischen Revolution und die helle Zukunft des sozialistischen Vaterlandes ist und nach der Forderung des Kurses der Partei auf die revolutionäre Wende bei der Übung einen heißen Wind für die Übung von Baekdusan bewirken.